zwischen euren beiden Vorträgen, auch so die Connection, die gekriegt habe, ist, du hast ja auch sehr stark bei der Einleitung eben darauf hingewiesen, so wie sich der moderne Antisemitismus bei Luther auch schon wiederfindet. Und ist ja auch der moderne Antisemitismus ist ja sehr stark auch geprägt von diesen Bildern von Raffgier und raffenden Kapital und wieder zu dieser produktiven Schaffung der Arbeit und so weiter. Und bei dir kam das dann so rüber, als wenn das für Luther eigentlich auch egal gewesen wäre, weil die Kaufleute, die mussten ja quasi sündig handeln und so. Und dementsprechend verliert sich dieser Punkt dann da völlig drin. Also ich habe das dann, da habe ich die Connection einfach überhaupt nicht hingekriegt, schon bei den Vorträgen. Ja, das Blöde ist, dass wir uns nicht vollkommen absprechen konnten. Wie schon am Anfang bemerkt, erstens, man kann das deutsche Wesen nicht einfach aus dem Protestantismus erwähnen, weil nicht nur die Hälfte immer katholisch war, sondern gerade einige prominentere Staatsmänner wie Adolf Hitler, Eichmann, aus streng katholischer Gegend in Österreich kamen und wirklich der dortige Antisemitismus ja noch viel, viel virulenter war, als der in Deutschland beginnt, also mit Schönerer und Co. Zweite ist, meine geheime Hypothese ist, dass die deutsche Misere oder auch das Gute an Deutschland gerade darin besteht, dass nach Luther alle immer probierten, einen Überwindungspunkt zu finden, einen Einheitspunkt, wo man doch mit den Katholiken wieder zusammenkommt. Die ganzen großen Philosophen, von Leibniz anfangen, versuchen praktisch eine Moral ohne Gott, um irgendwie das Problem aufzulösen, zu schaffen. Und gerade in diesem an sich großartigen, was ja Marx aber immer anerkennt, der Abstraktionskraft, und der Abstraktionsnotwendigkeit liegt natürlich auch das andere, das Strebertum. Wie man bei Faust, wer immer streben, sich bemüht, hat zugleich den Nebensitzpunkt. Immer muss man dem anderen über den Kopf krabbeln und so weiter. Immer muss man besser sein als der andere. Also ich sehe die Lösung von der Frage, gibt es ein deutsches Wesen, nur aus diesem Versuch, einen Kampf zu führen. Der oft erwähnte Plessner in Verspätete Nation, der hat es 34 wohl konzipiert und 35 geschrieben, der sieht nämlich als Hauptproblem, wird es Hitler gelingen, den Konfessionsstreit zu überwinden. Denn damals, das war das einzige Mal, wo die Protestanten wirklich sich auf die Hinterbeine gestellt haben in der bekennenden Kirche, als ihnen Hitler einen einheitlichen Reichsbischof vor die Nase setzen wollte und damit die lutheranische Landesorganisation zerstören. Die waren sonst genauso antisemitisch und so weiter wie alles andere. Aber das war genau der Punkt, das Wort, sie sollen lassen es da. Auf der anderen Seite gab es zwar einerseits das Konkordat mit der katholischen Kirche, andererseits aber immerhin ein gewissen Untergrummel von Vikaren und kleineren Pfarrern gegenüber Hitler. Also es gab in Dachau eine ganze katholische Priesterabteilung. Insofern müsste man von mir aus sehen, also gerade die Dialektik sehen, wie man aus dauerndem Überwindertum des Spaltertums zu solchen Formen kommt. Gerade zum Beispiel die deutschen Christen bei Hitler, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das war so ein Versuch, was zu finden, was jetzt für alle da sein sollte. Es war nur derartig ausgebleicht, dass da gar niemand rein wollte, aus berechtigtem Schamgefühl. Also selbst die größten Nazis haben dann gesagt, geh doch lieber gleich zu der gottlosen Bewegung. Aber das wäre ein Ansatz, um überhaupt mal dem Problem näher zu kommen. Weil es offensichtlich weder materialistisch möglich ist zu sagen, weil Luther das geschrieben hat, sind wir jetzt so geworden, noch ist es historisch einfach möglich, weil es tatsächlich außer den Lutheranern doch noch ein paar andere Gruppen gibt.